Bruder, bleib ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Geh ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Geh, ich spalle meine Faust zusammen. Meine Adern wollen explodieren, Kopf voll Widerstand. Halt die Distanz, bleib weg von mir. Denn nur noch ein Wort von dir, alles hier eskaliert. Alleine deine Art und die Weise, wie du redest, Dicker, lässt deinen seine Kontrolle verlieren. Purer Hass, Dämonen von früher werden wieder wach. Ich gönne jedem seine Sache, aber deine macht mich krank. Ich bin immer ruhig, viel zu lang hab ich gefressen. Hab die gehört auf dumme Schleimer und die Neider, die mich testen. Einer der Letzten, der Bock hat sich zu fetzen. Aber deine Sorte ist ein Grund für meinen Hass auf die Menschen. Nackenhaare stellen sich auf, ein Zittern meiner Faust. Oh, und wenn ich dir schon sage, dass ich hasse, wie du redest, warum hältst du nicht das Maul? Ich versteh nicht, wie du denkst und will nicht hören, was du mir sagen willst. Meistens sind dumme Quatscher laut und tiefe Wasser still. Also rede nicht, bleib einfach still. Bruder, bleib ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Geh ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Wechsel meine Geduld nicht mit Schwäche, die du ausnutzen willst. Aggression, weil ich kurz vorm Ausflippen bin. Ruhig atmen, Puls runter, Blut kocht gleich auf 100. Und gehst du Knockout durch ne Combo, brauchst du dich nicht wundern. Was denkst du, wer du bist? Und auch deinen Rücken kenn ich nicht. Doch geh den allerletzten Schritt und ich brech dein Streichholzgenick. Das Fass ist voll und wenn es überläuft, dann auch auf dich. Großer Macker, nur zu dritt beim One-on-One, dann blass wie mich. Also geh dein Weg, still und leise in einem Bogen an mir vorbei. Kein Streit, gebe jedem eine Hand, aber manche gehen einfach zu weit. Grenzen sind da, um sie zu wahren und um zu spielen, hab ich keine Zeit. Pack wieder ein für den Chance-Vergleich, sind wir langsam zu alt. Willst du's wissen, kein Problem, kurz in den Ring und boxen lassen. Aber schmiede keine Intrigen wie Fotzen bei dem Mortal Casting, Dicker. Bock doch gar nicht, Dicker. Bruder, bleib ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Geh ruhig, komm runter und entspann dich. Bevor du handelst, lass dein Blut lieber abkühlen. Lenk dich ab, beiß deine Zähne fest zusammen. Denk lieber 5 Minuten nach, als wäre nur einer in den Knast. Geh.